sehen, was du willst. Der deutsche Panzer duft in seine erste Schlacht. 35 Tonnen Stahl, Unbezwingbarkeit. 18 Mal an Bord, der Feind nun nicht mehr lacht. Umgrabensystem, Stacheldraht verhauen. Der Feind bleibt keine Chance, wir wollen her. A7V, es sind dann feindliche Linien in Ordnung auf. Unzerstörbar deutscher Tank, Monster in Grau. Mit seiner riesengroßen Feuerkraft und besiegbar in fast jeder Situation. Sein Einsatzkampf spielt gegen die 50-fache Übermacht. Umgrabensystem, Stacheldraht verhauen. Der Feind bleibt keine Chance, wir wollen her. A7V, es sind dann feindliche Linien in Ordnung auf. Unzerstörbar deutscher Tank, Monster in Grau.